Als die draußen wartenden Gestalten Bastians ansichtig wurden, stiegen die Reiter ab, und dann ließen sich alle sieben gleichzeitig auf das linke Knie nieder. Sie neigten ihre Köpfe und riefen: »Heil und Gruß dem Retter Phantasiens, Bastian Balthasar Buchs!« Die Ankömmlinge sahen verwunderlich genug aus. Einer von den Zweien, die unberitten waren, hatte einen ungewöhnlich langen Hals, auf dem ein Kopf mit vier Gesichtern saß, nach jeder Richtung eines. Das erste hatte einen heiteren Ausdruck, das zweite einen zornigen, das dritte einen traurigen und das vierte einen schläfrigen. Jedes der Gesichter war starr und unveränderlich, doch konnte er jeweils dasjenige Gesicht nach vorne drehen, das seinem augenblicklichen Gemütszustand entsprach. Es handelte sich bei ihm um einen Vierviertel-Troll, mancherorts auch Temperamentnick genannt. Der andere Läufer war, was man in Phantasien einen Kephalopoden oder Kopffüßler nennt, ein Wesen nämlich, das nur einen Kopf besitzt, der von sehr langen und dünnen Beinen getragen wird, ohne Rumpf und Hände. Drei andere Gestalten, die auf Pferden kaum größer als Ziegen saßen, waren ein Gnom, ein Schattenschelm und ein Wildweibchen. Ein anderer Besucher, der auf einem Ochsen ritt, stammte aus dem Land der Sassafranier, die alt geboren werden und sterben, wenn sie Säuglinge geworden sind. Dieser hier hatte einen langen weißen Bart, eine Glatze und ein Gesicht voller Runzeln. Er war also, nach sassafranischen Verhältnissen beurteilt, sehr jung, etwa in Bastians Alter. Ein blauer Djinn war auf einem Kamel gekommen. Er war lang und dünn und trug einen riesenhaften Turban. Seine Gestalt war menschlich, wenn auch sein nackter, muskelstrotzender Oberkörper aussah, als bestünde er aus einem glänzenden blauen Metall. »Wer seid ihr und was wollt ihr?« fragte Hykrion ein wenig barsch. Er schien trotz der zeremoniellen Begrüßung nicht ganz von der Harmlosigkeit dieser Besucher überzeugt und hatte als einziger den Griff seines Schwertes noch nicht losgelassen. Der Vierviertel-Troll, der bisher sein schläfriges Gesicht gezeigt hatte, drehte nun sein heiteres nach vorn und sagte zu Bastian gewendet, wobei er Hykrion überhaupt nicht beachtete: »Herr, wir sind Fürsten aus sehr verschiedenen Ländern Phantasiens. Jeder von uns hat sich aufgemacht, dich zu begrüßen und deine Hilfe zu erbitten. Die Nachricht von deiner Anwesenheit ist von Land zu Land geflogen. Der Wind und die Wolken nennen deinen Namen. Die Wellen der Meere verkünden deinen Ruhm mit ihrem Rauschen. Und jedes Bächlein erzählt von deiner Macht.« Bastian warf Atreo einen Blick zu, aber der sah ernst und fast streng den Troll an. Nicht das kleinste Lächeln spielte um seine Lippen. »Wir wissen«, nahm nun der blaue Djinn das Wort, »dass du den Nachtwald Perelin geschaffen hast und die Farbenwüste Goab. Wir wissen, dass du vom Feuer des bunten Todes gegessen und getrunken und darin gebadet hast, was niemand sonst in Phantasien lebend bestanden hätte. Wir wissen, dass du den Tempel der tausend Türen durchwandert hast, und wir wissen, was in der Silberstadt Amagant geschah. Wir wissen, Herr, dass du alles vermagst. Wenn du ein Wort sprichst, so ist da, was du willst. Darum laden wir dich ein, zu uns zu kommen und uns der Gnade einer eigenen Geschichte teilhaftig werden zu lassen, denn wir alle haben noch keine.